geht, den Leuten in die Augen sehen, Lachen kostet noch immer nicht. Momente des Glücks genießen, auf der Bombe rumzutanzen, ist besser als sie zu schießen. Wunderland, hey, gib mir deine Hand. Steh mit dem Rücken an der Wand, im hoffnungslos geteilten Land. Arbeitslos im Wunderland, hey, gib mir deine Hand. Steh mit dem Rücken an der Wand, im hoffnungslos geteilten Land. Neonlichter blinken deine Sinne, doch deine Taschen sind leer. Die Stadt liegt im bläulichen Schimmer, doch du langweilst dich sehr. Zu Fuß zum Arbeitsamt wacht alle Schlange steht, keine Knete ist platt dabei. Zum letzten Mal, du bist frei. Hoffnungslos geteilten Land, arbeitslos im Wunderland. Hey, gib mir deine Hand, steh mit dem Rücken an der Wand, im hoffnungslos geteilten Land. Hoffnungslos geteilten Land, arbeitslos im Wunderland. Hey, gib mir deine Hand, steh mit dem Rücken an der Wand, im hoffnungslos geteilten Land.